Incommunicado von Michel Raimon. Gelesen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 4. Aus dem Film Pi. This is insanity, Max. Or what if it's genius? Als ich zurückkam, hatte Max die Kopfhörerknöpfe in den Ohren stecken und betrachtete das Video. Ich nahm Platz. Er zwinkerte mir zu. Anna sang, die Hunnen hüpften. Er lächelte. Eine Punk-Cover-Version von Walking on Sunshine, wie originell. Es klang sarkastisch. Das ist gut, damit werde ich in Zukunft mein Geld machen. Mit Konzertvideos? Er schüttelte den Kopf. Na gut, ich erzähle dir grob, worum es geht, aber du musst schwören, es für dich zu behalten. Ich kann schweigen wie ein Journalist. Wehe, drohte er. Ich sagte, okay, wir reden off records. Vertrauliches Hintergrundgespräch. Damit habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, seufzte er. Ich war fertig mit dem Essen und schob den Teller weg. Max tat dasselbe. Ich bot ihm eine Zigarette an. Kann ich dich bestechen? Klar. Er zückte ein Feuerzeug, wir sogen ein paar Züge ein. Dann sagte er, George Harrison hat uns auf die Idee gebracht. Du kanntest George Harrison? Nein, Joanna hat ihn mal auf einer Party getroffen, aber sie kannte ihn auch nicht wirklich. Sie behauptet, er wolle sie ins Bett kriegen. Aber das behauptet sie von jedem Musiker, den sie mal auf einer Party getroffen hat. Sogar von Mick Jagger. Völlig unglaubwürdig, befand ich. Er lächelte. Eben. Aber darum geht's nicht. Du kennst Harrisons Song My Sweet Lord. Das war eine Feststellung. Jeder kennt den Song. Kennst du auch die Geschichte mit dem Prozess um dieses Lied? Ich kann mich dunkel erinnern, sagte ich. Harrison hat Teile des Songs abgeschrieben, oder? Nicht ganz. My Sweet Lord erschien auf Harrisons berühmtestem Soloalbum, nämlich All Things Must Pass. Richtig. Ein ziemlich dummer Titel für ein Meisterwerk, das die Ewigkeit überdauern wird. Es ist einfach grandios. Und es ist das erste Dreifachalbum der Geschichte, sagte ich. Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Tja, als Musikjournalist jedenfalls wurde aus dem Album die Nummer My Sweet Lord als Single ausgekoppelt. Seine erste Solo-Single, der erste Nummer-1-Hit eines Ex-Beatle in den USA, ein riesiger Erfolg. Das war 1970. Ein wenig vor unserer Zeit, sagte ich. Und dann wurde er geklagt. Von den Robettes, glaube ich. Max schüttelte den Kopf. Von den Chiffons. Genauer gesagt von ihrem Manager und Produzenten Ronald Mack. Die Chiffons hatten 1962 einen Hit namens He's So Fine. Genau, das war's, sagte ich und summte den Refrain. Ich wusste, ich habe die Geschichte schon mal gehört. Die Ähnlichkeit zwischen den Songs ist ja auch wirklich offensichtlich. Ich summte den Refrain noch einmal, diesmal etwas schneller, und schon war ich mitten in Harrisons Hindu-Gospel. Richtig. Die Nummern sind nicht identisch, aber sehr, sehr ähnlich. Das Original hat zwei Motive, die je viermal aufeinander folgen. Bei Harrison folgt das zweite Motiv nur dreimal. Er hat statt der vierten Wiederholung eine Übergangspassage angehängt. Max holte einen Kugelschreiber aus seinem Jackett und schrieb auf die Serviette »He's so fine« A, A, A, A, B, B, B, B. My Sweet Lord, A, A, A, A, B, B, B, P. Er zog den jeweils letzten Buchstaben, das sich unterscheidende musikalische Motiv, mit dem Kugelschreiber mehrfach nach. Wenn du beide Songs parallel zueinander hörst und darauf achtest, dann ist dieser kleine Unterschied plötzlich ganz eindeutig. Und Harrison verlor dennoch den Prozess? Ja, er verlor ihn. Aber dass er verloren hat, wäre noch nicht wichtig. Warum er verloren hat, das ist bemerkenswert. Harrison hat im Prozess behauptet, er habe den Song nicht gestohlen. Er habe mit seiner Band nach Konzerten gejammt und dabei sei die Melodie plötzlich aufgetaucht. Der alte George sagte, man habe damit herumexperimentiert, wieder und wieder, immer wieder. Dabei muss sich auch diese Passage eingeschlichen haben. Er sagte, während der Experimente habe er gesungen, was ihm eben gerade einfiel. Das war nicht gerade viel, sagte ich und sang leise. My sweet Lord, my Lord, my Lord. Nun, der Richter hat Harrison geglaubt, dass er den Song nicht bewusst gestohlen hat. Er ging stattdessen davon aus, dass Harrison die Melodie unbewusst kopiert hatte. Die Chiffons waren mit ihrer Version zur selben Zeit in der Hitparade, als sich die Beatles gerade auf dem Weg nach oben befanden. Die Beatles müssen das Lied gekannt haben. George Harrison muss das Lied gekannt haben. und Jahre später beim Jammen mit seiner neuen Band hat es sich eingeschlichen. So zumindest sah es der Richter. Und? Der Richter entschied, dass auch unbewusste Verletzungen von Copyrights nicht straffrei sind. Und verurteilte Harrison. Dieser musste dem Produzenten der Chiffons den größten Teil der Einnahmen abtreten. Unbewusste Verletzungen? Und was ist, wenn jemand zufällig ein ähnliches Lied komponiert? Das ist nebensächlich. Was zählt? Dieses Urteil ist ein Präzedenzfall. Alle Gerichte in Amerika halten sich daran, wenn sie ähnliche Fälle zu verhandeln haben. Und Amerika ist der größte Musikmarkt der Welt. Auch unabsichtliche Coverversionen verletzen das Copyright des Originals. Das ist das Wichtige. Mittlerweile setzt sich diese Rechtsauslegung auch schon in Europa durch. Und was hat das jetzt mit deiner Geschäftsidee zu tun? Willst du Komponisten eine Versicherung gegen unbewusstes Stehlen von Oldie-Melodien anbieten? Ganz im Gegenteil. Wir werden ihnen Rechnungen schicken, sagte Max und nahm genüsslich einen letzten Zug von seiner Zigarette, bevor er sie ausdämpfte. Ich verstehe nicht. Max blickte sich um, vergewisserte sich, dass niemand uns zuhörte und beugte sich dann nach vorne. Schwöre, dass du das niemandem weitererzählst, flüsterte er. Ich beugte mich auch näher zu ihm. Ich schwöre. Das kostete ja nichts. Es ist ein dreistufiger Businessplan. So etwas wie ein Welteroberungsplan, aber auf musikalischem Terrain. Wir reißen uns alles unter den Nagel. Was alles? Alles. Rock, Pop, Reggae, Hip-Hop. Was immer du willst. Die gesamte Musik der Zukunft. Klingt gut, sagte ich. Und wie macht ihr das? Max blickte sich nochmal um. Seine Augen bewegten sich unstet, strahlten Nervosität und Aufregung aus, auch wenn er mich fixierte. Kennst du dich mit dem Copyright aus? Fragte er. Mit der gesetzlichen Grundlage? Kaum. Also, dann eine ganz einfache Einführung. Jedes Land hat seine eigene rechtliche Regelung. Vor allem zwischen Europa und den USA gibt's noch Unterschiede, aber die werden immer kleiner, weil die Musik- und die Filmindustrie seit Jahren auf Vereinheitlichungen drängen. Unser Geschäftsmodell funktioniert in Nordamerika genauso wie in der EU und Australien und Südamerika. Wir brauchen nur jeweils spezielle Verträge. Frag mich nicht nach den Details, wie auch immer. Das Copyright ist nicht ein einziges Recht, sondern ein ganzes Bündel von Rechten. Man müsste im Plural reden, die Copyrights. Wenn du die Rechte an einem Musikstück hast, dann kannst du es auf eine CD pressen, live damit auftreten, es dem Soundtrack eines Films beifügen und so weiter. Das Gesetz verbietet allen anderen, diese Dinge zu tun. Daher kannst du dieses Bündel von Rechten an sie verkaufen, abtreten oder sie lizenzieren. Eines dieser Rechte, die das Copyright umfasst, ist das Recht, derivative Arbeiten zu erstellen. Was? Das Werk zu modifizieren, damit herumzuspielen, es zu ändern und weiterzuentwickeln. Also es zu covern. Genau, oder zu samplen oder zu remixen. Letztlich sind das alles ähnliche Prozesse. Etwas Altes wird Teil von etwas Neuem. Darum geht's in der ganzen Popkultur. Coverversionen sind ein gutes Geschäft, sagte ich. Ja, Coverversionen sind sehr einträglich und kurze Samples noch viel mehr. Die Hitparaden sind voll damit und das ist unser erster Schritt zur Weltherrschaft, sagte Max. Wir übernehmen und verwalten von allen Songs unseres Konzerns das Recht, Covers und Samples zu produzieren oder zu lizenzieren. Alle anderen Teile des Copyrights bleiben bei den Labels oder den Künstlern oder wer auch immer der Eigentümer ist. Sie können weiterhin ihre Oldies auf Best-of-Alben sammeln, sie in Werbespots verwenden, zum Downloads freigeben, was auch immer. Diese Rechte bleiben bei Ihnen. Nur eines wird von uns verwaltet, das Recht, derivative Arbeiten herzustellen. Wir kümmern uns darum, zentral für alle Labels des Konzerns. Klingt nach einer Menge Material, das ihr da verwaltet, sagte ich. Zur Firma gehören inzwischen beinahe 200 Labels. Wir schätzen, dass mehr als 65.000 Bands und Künstler seit den 60ern für diese Labels gearbeitet haben. Aber so genau wissen wir das noch nicht. Und wir haben zurzeit gar keine Vorstellung davon, wie viele Songs das ganze Repertoire umfasst. Kein Wunder, dass Joanna nicht hier ist. Das klingt tatsächlich nach einer Menge Papierarbeit. Es ist halb so schlimm. Zum Glück müssen wir das nicht Lied für Lied machen. Joanna hat einen Mustervertrag entworfen und bei den meisten Labels reicht das, um alles in Bausch und Bogen zu übernehmen. Verhandlungen können wir uns sparen, weil die Labels dem Konzern gehören und die Anweisung von ganz oben kommt. Wir sind schon fast fertig. Joanna und ihr Team kümmern sich nur noch um ein paar besonders heikle Fälle, wo die Rechte ungeklärt sind. Die Büroräume werden bereits hergerichtet, eine Personalagentur wählt schon die Mitarbeiter für die meisten Standardaufgaben aus. Sekretärinnen, Sachbearbeiter. Vieles von dem, was zu tun sein wird, ist ja ganz biedere Arbeit ohne den Glamour des Showbiz. Okay, sagte ich langgezogen. Klingt in meinen Ohren durchaus nach einem interessanten Projekt. Ich weiß nicht, ob sich damit viel Geld machen lässt, aber zwei hochbezahlte Geschäftsführerposten sind sicher drin. Psst, nicht so laut, zischte Max. Das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite folgt in ein paar Tagen, sobald wir offiziell unsere Arbeit aufgenommen haben. Dann gibt's eine Pressekonferenz und eine Loungeparty, auf der jede Menge Oldies aus unserem Repertoire gespielt werden. Die ganze Branche wird da sein. Die Europäer und die Amerikaner. Und am nächsten Tag, noch bevor sie nüchtern sind, werden wir ihnen allen anbieten, sich an unserem Modell zu beteiligen. Wir werden in den nächsten Monaten mit dem Scheckheft durch die Gegend laufen und die Samplerechte von hunderttausenden Songs kaufen. Von kleinen Labels, von großen Labels, von 60s Pop und 80s Rock und. Einfach von allem. Wir haben auch ein Geschäftsmodell für die entwickelt, die dieses Recht nicht verkaufen wollen. Die können ihre Songs für eine Gebühr bei uns einbringen. Sie behalten alle Rechte und wir verwalten nur dieses eine Recht, um das es uns geht. Eine zentrale Verwaltungsstelle für Coverversionen und Samples, fasste ich zusammen. Klingt ganz okay, aber nach Weltherrschaft klingt das noch nicht. Max rieb sich die Hände. Weil du die Konsequenzen nicht durchschaust, Kleiner. Es geht um weit mehr als ein paar Cent dafür, dass jemand Walking on Sunshine covern darf. Und was wären die Konsequenzen? Max deutete auf mein Notebook. Anna. Max griff zur Maus und bewegte den Regler, der die aktuelle Stelle des Videos anzeigte. Er schob ihn herum, suchte etwas. Am Ende der Aufnahme klickte er auf Play. Was macht das Mädchen da? Fragte er. Sie hält eine Schweigeminute. Es war der Todestag ihrer... Nein, sagte Max. Weißt du, was sie macht? Sie verletzt unsere Rechte. Sie verletzt eure Rechte? Aber sie macht doch gar nichts. Oh doch, sie macht etwas. Sie macht Stille. Das verstehe ich nicht. Du kennst John Cage. Das war wieder eine Feststellung. Schon mal gehört, der hat Klavier- und Percussionstücke gemacht, oder? Ein Experimentalmusiker, Blütezeit in den 50ern, glaube ich. Vielleicht auch früher. Er war bei einem unserer Labels unter Vertrag. Ein großer Künstler, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, miserable Verkaufszahlen. Was hat das mit Anna zu tun? Anna heißt sie also. Cage hat ein Stück namens 433 komponiert. Er nannte es zumindest eine Komposition, aber eigentlich war es eine Performance. Dabei geht ein Pianist auf die Bühne, setzt sich ans Klavier und spielt keinen einzigen Ton. 4 Minuten, 33 Sekunden lang herrscht Stille. Dann ist das Stück vorbei. Kunst, sagte ich. Idiotisch, sagte Max. Aber wir haben die Rechte daran. Und wenn du mich fragst, dann ist das, was deine Kleine da macht, eine Coverversion. Das ist idiotisch, sagte ich. Max zuckte mit den Schultern. Vielleicht, aber ihre Performance ist doch eindeutig ähnlich zu dem Stück, das Cage komponiert hat. Da es eine Schweigeminute war, ist ihre Version eben etwas kürzer, aber ansonsten alles gleich. Ein derivatives Werk. Da hat Harrison bei My Sweet Lord das Original noch mehr verändert als sie bei diesem Auftritt. Ich schnaubte. Sie hat sogar den Text unverändert gelassen, welch ein Skandal. Ja, nicht wahr? Er lehnte sich selbstzufrieden zurück und schmunzelte. Wir werden Coverversionen entdecken, wohin wir auch blicken. Die Kassen werden so klingeln, dass wir mit dem Geldzählen nicht nachkommen werden. Kein Richter der Welt würde euch recht geben, sagte ich. Max lachte, und dabei blieb er nicht so leise wie bisher. Oh doch, sagte er. Was für einen Anwalt können diese Leute sich schon leisten? Joanna baut eine Rechtsabteilung auf, in der ein paar hundert Anwälte und Rechtsassistenten arbeiten werden. Spezialisten, die Tag aus, Tag ein an nichts anderem arbeiten als an Copyright-Fällen. Die nehmen deine kleine Anna und ihre Spaghetti-Punks auseinander, ohne dass die wissen, wie ihnen geschieht. Das sind keine Italiener, sagte ich. Und außerdem, das ist vollkommen lächerlich. Reg dich ab. Solange sie diese Schweigeminute nicht ins Internet stellt oder auf eine CD presst, ist uns völlig egal, was dein Mädchen auf der Bühne macht. Wir haben im Moment Besseres zu tun, als irgendeiner kleinen, durch die Provinz tingelnden Band nachzuschnüffeln, um ein paar Dollar rauszupressen. Aber es wäre ein durchaus interessanter Musterprozess. Ich glaube, Joanna hätte da ihre Freude dran. Ich war sauer auf Max. Mehr als sonst. Erstens, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Anna verteidigen zu müssen. Aber da war, zweitens, noch etwas anderes. Ich konnte mir vorstellen, dass Max reich wurde. Nicht, dass ich schon an seinen Plan glaubte, aber ich begriff, dass er einen fett dotierten Managervertrag erhalten hatte und vielleicht noch ein paar hunderttausend für das Konzept. Der bloße Gedanke daran nervte mich. Da sagte er, Wir werden hunderte Leute beschäftigen, die nichts anderes tun müssen als Musik hören. Das wird meine Abteilung sein. Alles, was irgendwo auf der Welt, auf CD oder im Internet veröffentlicht wird, werden wir uns anhören. Alles. Wir suchen nicht nur nach offensichtlichen Coverversionen, sondern auch nach Teilen, sogar nach Spurenelementen. Dieselbe Bassline, ein Gitarrenriff, ein sich wiederholendes Motiv, ein verwandter Text. Wenn wir Ähnlichkeiten mit einem Werk entdecken, dessen Rechte wir verwalten, dann schicken wir dem Nachahmern einen Lizenzvertrag und eine Rechnung. Das geht ganz formlos. Und wenn die Empfänger nicht zahlen, dann kommt Joannas Abteilung ins Spiel? Exakt. Dann werden wir klagen. Aber glaube mir, die meisten werden freiwillig zahlen. Ich verstand. Ihr werdet schon bei der kleinsten Ähnlichkeit eine Rechnung schicken und mit eurer ganzen Armee von Rechtsanwälten drohen. Genau. Wenn wir etwas entdecken, das auch nur vielleicht unsere Rechte berührt, werden wir schon aktiv. Im Zweifelsfall für uns. Wenn es jemand auf einen Prozess ankommen lassen will, können wir unsere Chancen ja noch einmal bewerten, bevor wir wirklich klagen. Was zählt, ist die Masse. Wir werden darin perfekt sein, kleine, unscheinbare Zitate zu entdecken. 4, 5 identische Noten werden da schon reichen. Und vergiss nicht das Harrison-Urteil. Es reicht, wenn die Ähnlichkeit unbewusst entstand. Wir müssen keine Absicht nachweisen können. Ihr werdet schlechte Presse haben. Man wird sagen, ihr bringt die Songwriter um. Also, erstens sind wir schlechte Presse gewöhnt und zweitens, jeder ist frei, etwas völlig Neues zu schaffen. Popmusik lebt von Zitaten, das weißt du. Du hast es vorhin selbst gesagt. Ja, und deshalb ist es nur fair, die Urheber dieser Zitate auch zu entlohnen. Ihr seid nicht die Urheber. Wir verwalten die Rechte der Urheber. Das kommt auch selber raus. Ihr bringt die kleinen Labels um. Die haben aber die Sympathie der Massen. Bullshit. Hätten sie die Sympathie der Massen, wären sie keine kleinen Labels. Außerdem bringen wir sie nicht um. Unsere Gebühren werden sehr niedrig sein. Wer zahlt, ohne vor Gericht zu ziehen, wird sich's leisten können. Es wird sogar einen Sondertarif für Hobbybands ohne Plattenvertrag geben. Wer sich freiwillig bei uns meldet und um eine Lizenz ansucht, bekommt nochmal einen kräftigen Rabatt. Warum sollte sich jemand freiwillig melden? Weil wir ihn ohnehin finden würden. Wir werden Computerprogramme entwickeln, die eine Erstanalyse durchführen. Wir werden Suchmaschinen entwickeln, die automatisch Webseiten abklappern und Tauschbörsen durchsuchen. Wir werden die Peer-to-Peer-Netze anzapfen. Wir werden überall im Netz Aufnahmen von Bands sammeln, die noch nicht mal einen Plattenvertrag haben. Wir werden diese Aufnahmen analysieren und bewerten und den Bands Rechnungen schicken. Das ist genial, oder? Sie bekommen keinen Plattenvertrag und wir verdienen trotzdem an ihnen. Ich war sprachlos. Das ändert langfristig vielleicht sogar das Geschäftsmodell von Musikkonzernen, fuhr Max fort. Wir kassieren nicht mehr bei den Konsumenten, sondern bei den Bands. Wir werden uns nicht mehr damit aufhalten, die illegalen Downloads zu bekämpfen. Das ist ohnehin ein Guerillakrieg, für den wir viel zu schwerfällig sind. Diesen Kampf hat die Musikindustrie ohnehin schon verloren. Richtig. Deswegen waren sie so schnell bereit, für unser Projekt grünes Licht zu geben. Das Tolle an unserem System ist, dass sich die Bands nicht vor uns verstecken können. Wer Erfolg haben will, muss in die Öffentlichkeit. Und wer in der Öffentlichkeit steht, braucht einen Namen, an den man eine Rechnung adressieren kann. Das Internet mag Anonymität gewährleisten, aber das Geschäft tut das nicht. Kurzes Schweigen. Ich blickte mich im Lokal um. Colin und der schöne Rücken waren gegangen. Du gehörst nicht in diese Welt. Du bist zu naiv dafür, dachte ich. In Zukunft ist es uns völlig egal, ob sich die CDs einer Band verkaufen oder die Konzerte gut besucht sind, fuhr Max fort. Jede Band muss sich selbst vermarkten und wir verrechnen Lizenzgebühren. Zunächst ist das ein niedriges Fixum, das sich jeder leisten kann. Erst wenn ein gewisser finanzieller Erfolg eintritt, tritt ein gestaffelter Prozentsatz in Kraft. Je größer der Erfolg, desto höher unsere Beteiligung. Damit haben die Bands kein Risiko, wenn der Erfolg ausbleibt und wir verpassen keinen Superhit. Eine Win-Win-Situation. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir nur genug Material in unseren Archiven haben, dann werden wir immer eine Möglichkeit finden, unseren Anteil einzuklagen. Er machte eine Pause. Aber das ist noch nicht alles. Was noch? Das Beste am ganzen Konzept ist ein Trick, den Joanna sich hat einfallen lassen. Wenn jemand eine Lizenz bei uns erwirbt, darf er die damit geschaffenen neuen Songs verwenden, vermarkten und verkaufen, wie immer er will. Wir nehmen darauf keinen Einfluss. Das ganze Bündel an Copyrights an dem neuen Werk gehört dem Lizenznehmern. Bis auf eine Ausnahme. Das Recht, derivative Arbeiten zu machen? Riet ich. Genau. Mit ihrem Werk dürfen die Künstler machen, was sie wollen. Aber das Recht, es erneut zu verändern, zu zitieren, weiterzuentwickeln, dieses Recht bleibt bei uns. und das gilt nicht nur für die Teile ihres Songs, die sie lizenzieren mussten, sondern für den ganzen Song. Ihr verleibt euch damit alle neuen Ideen dieses Songs ein. Yeah, Schritt für Schritt verleiben wir uns alle neuen Ideen ein. Ihr werdet wachsen wie ein Geschwür, sagte ich. Max musste lachen. Verstehst du jetzt das Potenzial? Ich kam gar nicht zu einer Antwort. Max fuhr gleich fort. Deshalb haben wir vom Aufsichtsrat freie Hand, mit allen großen Medienkonzernen zu verhandeln. Mehr noch, wir haben den Auftrag dazu. Wir sollen shoppen gehen. Geld spielt kaum eine Rolle. Wir wollen so schnell wie möglich die Coverrechte aller Songs der letzten 60 Jahre verwalten. Angefangen mit Bill Haley bis hin zu Lady Gaga. Einfach alles. Denn wenn uns die alten Songs gehören, dann gehören uns auch die neuen. Dann haben wir die Kontrolle. Dann gehört uns der Musikmarkt der Zukunft. Dann gehört uns die Musik an sich. Das ist Stufe 3. Weltherrschaft. Du bist wahnsinnig, sagte ich nun. Ein wenig, kokettierte er. Er griff zum Glas und prostete mir zu. Auf den alten George Harrison und seine Hindu-Götter. Es wird immer wieder völlige Neukompositionen geben, wagte ich einen letzten Einwand. Ganz sicher sogar, sagte Max und nahm einen kräftigen Schluck. Aber wir werden genug Geld verdienen, um die paar Fälle einfach aufzukaufen. Wen willst du schon wieder aufkaufen? Fragte Amy Lee und glitt auf den Sessel neben Max. Amy, ich hab dich gar nicht gesehen, sagte Max und küsste sie auf die Wange. Ich war kaum noch überrascht. Immer nur Business im Kopf, hm? Sagte sie. Ach wo, das hier ist Privatleben, ein Familientreffen. Darf ich dir meinen Cousin vorstellen? Sagte er. Wir kennen uns schon, sagte ich. Amy runzelte fragend die Stirn. Ich bin Musikjournalist, wir haben vor ein paar Monaten ein Interview gemacht für Backstage, sagte ich. Oh ja, ich erinnere mich, sagte sie, aber es war offensichtlich, dass sie log. Was machst du heute noch? Fragte Max. Wir gehen auf eine Party, sagte Amy und deutete auf die beiden Anzugträger. Komm doch mit und bring Joanna mit. Die Arme muss die ganze Nacht arbeiten, sagte Max, aber ich habe frei und ich könnte ein wenig Spaß brauchen. Warum nicht? Würdest du mich entschuldigen? Fragte er mich. Würdest du mich gefälligst mitnehmen, du super-duper Arschloch? Dachte ich und sagte, ja klar, kein Problem. Ich trinke noch in Ruhe aus und muss dann ohnehin früh ins Bett. Okay, sagte er und stand auf. Er streckte mir die Hand entgegen und ich schüttelte sie. Bestell dir ruhig noch ein Glas. Ich sag dem Kellner, er soll mir die Rechnung schicken. War schön, dich wiederzusehen, sagte er. Ich lächelte. Du mich auch. Courtney Love does the math. Salem.com. Irgendwann fanden die Plattenfirmen heraus, dass es sehr viel profitabler ist, die Distributionskanäle zu kontrollieren, als in die Künstler zu investieren. Und weil es zu diesen Firmen keine echte Alternative gab, konnten Künstler auch nirgends anders hingehen. Schrankenwärter zu sein, war hochprofitabel. Aber nun sind wir in einer Welt ohne Schranken. Das Internet erlaubt den Künstlern direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Wie kann eine Firma in einer Welt, in der wir alles haben können, was wir wollen, wann immer wir wollen, Gewinne generieren? Durch Filter. Am nächsten Morgen spulte ich das Interview mit Linkin Park lustlos ab und eilte dann quer durch Soho zur Oxford Street. In einer großen Buchhandlung suchte ich zunächst die Regale mit juristischen Büchern ab. Ich fand ein paar zum Thema Copyright, aber nichts, das für Normalsterbliche verständlich schien. Also fragte ich eine Angestellte. Sie beugte sich über ihren Computer, tippte ein wenig herum und sagte dann, »Wir haben einiges im Haus, aber leider über die ganze Buchhandlung verteilt. Ich schreibe Ihnen Regalnummern auf. Sie müssen in die Wirtschaftsabteilung, zu den Computerbüchern, zur Kunsttheorie und zu den politischen Büchern.« Ich sah sie verwirrt an. »Politische Bücher?« Sie zuckte desinteressiert mit den Achseln und hielt mir den Zettel hin. »Dann mache ich mich also mal auf die Suche«, murmelte ich. Ich fand tatsächlich drei Bücher, die mir interessant erschienen, und kaufte alle drei. Dann ging ich über die Oxford Street ins Internetcafé im Virgin Megastore, checkte meine Mails und ging auf die Seite der Soundinistas. Da stand ein neuer Blog-Eintrag. »Wir haben die Seite erweitert, aber jetzt könnt ihr ein paar vernünftige Fotos von uns sehen und über jeden auch ein paar Zeilen lesen, damit ihr wisst, wer da in eure Stadt kommt, um euch einzuheizen.« Das war's. Drei Zeilen. Kein Wort über mich, kein Wort des Dankes. Ich klickte auf den Link, der das Profil Anna versprach. Mein kurzer Text, drei Bilder, drei schlechte Bilder. Und trotzdem war sie so schön, dass es mir beinahe wehtat. Kein Zweifel, ich war verliebt. Eine kindische, wunderschöne Urlaubsliebe. Ich hätte dieses Gefühl still genießen können. Vielleicht ein wenig leiden, dann darüber hinwegkommen und eine schöne Erinnerung für ein paar Jahre im Herzen behalten, bis sie ganz langsam verblasste. Aber ich entschied mich anders. Ein paar Stunden später. Ein Flughafen und Bruce Willis. Der Flug aus London kam auf die Minute pünktlich in Rom an. Ich hatte eine Stunde Aufenthalt und bereits meine Bordkarte für den Anschluss nach Neapel. Und ich spielte mit dem Gedanken, sie verfallen zu lassen. Die Sandinistas spielten heute Abend in Rom. Ich wusste das, weil es auf ihrer Webseite stand. Ich versuchte mir einzureden, dass ich dagegen ankämpfte, aber ich wusste schon, dass ich nachgeben würde. Ich blätterte in einem der Bücher, die ich am Vormittag gekauft hatte, und las ein bisschen hier, ein bisschen da, ziemlich unkonzentriert. Meine Augen fanden die Worte 12 Monkeys, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und eine meiner ersten Filmrezensionen. »Wenn Sie in Zukunft alle Filme so unreflektiert in den Himmel loben, werfe ich Sie raus«, hatte der Chefredakteur danach gedroht. »Und ich habe die Hälfte des Textes gestrichen. Schreiben Sie über den Film, den Sie sehen, und nicht über alte Schinken.« Ich hatte einen langen Absatz über Vertigo in die Rezension gepackt, denn 12 Monkeys spielt an mehreren Stellen auf Hitchcocks Film an. Die Titelsequenz ist beinahe identisch, zwischendurch hört man einmal die Filmmusik aus Vertigo. Die Hauptdarstellerin, Kim Novak bzw. Madeleine Stowe, verkleidet sich als Blondine. James Stewart leidet unter Höhenangst und Bruce Willis hängt auf einem Stuhl geschnallt in luftiger Höhe. Und gegen Ende sitzen Madeleine Stowe und Bruce Willis sogar vor einem Fernseher und sehen sich das Hitchcock-Movie an. Außerdem kommt diese eine Szene aus Vertigo auch in dem französischen Kultfilm La Jetée vor. Und das ist bis heute der beste Endzeit-Science-Fiction-Film, den es gibt. Er hat seit Anfang der 1960er das ganze Genre geprägt. 12 Monkeys wäre ohne La Jetée gar nicht vorstellbar. Mehr als das, 12 Monkeys ist eigentlich nur ein Remake von La Jetée. Das mag ein durchschnittlicher Kinogeher nicht wissen und nicht zu wissen brauchen, aber ich als Popkulturfreak und angehender Journalist wusste es und ich konnte nicht anders, als in meinem Artikel darauf hinzuweisen. »Halten Sie Ihre Eitelkeit im Zaun«, sagte der Chefredakteur. Nun las ich in diesem Buch, dass 12 Monkeys, 4 Wochen nachdem der Film in Amerika angelaufen war, vorübergehend von den Spielplänen genommen werden musste. Das war mir neu. Ich wurde neugierig. In einer der Szenen von 12 Monkeys kam ein Stuhl vor. Dieser Stuhl diente keiner besonderen Aufgabe und erfüllte keine wichtige Funktion in der Szene. Er stand einfach im Raum. An sich nichts Ungewöhnliches für einen Stuhl, sollte man meinen. Allerdings ging einige Wochen nach dem Filmstart ein Designer ins Kino, der unter anderem auch Möbel entwarf. Dieser jemand sah den Stuhl im Hintergrund und dieser Stuhl erinnerte ihn an ein Modell, das er selbst einmal entworfen hatte. Was er auf der Leinwand sah, entsprach nicht hundertprozentig seinem Entwurf, war nicht das exakt gleiche Modell, aber doch ein ähnliches. Das, so befand der Designer, sei Ideendiebstahl, erklagte die Filmfirma. Wenn sie die Szene mit dem Stuhl weiterverwenden wolle, müsse sie ihm eine Abfindung für seine Rechte zahlen. Der Designer erwirkte eine einstweilige Verfügung und der Film durfte nicht mehr gezeigt werden. 28 Tage, nachdem 12 Monkeys angelaufen war, musste die Millionen-Dollar-Produktion für einige Zeit vom Spielplan, bis die rechtliche Situation geklärt war. Ich schlug das Buch zu und pfiff durch die Zähne. Max' Plan schien gar nicht mehr abstrus. Dann packte ich das Buch wieder in meine Tasche und verließ das Terminal. Ich nahm ein Taxi und fuhr in die Stadt. Wenn die Natur es so eingerichtet hat, dass ein Ding sich weniger für ausschließliches Eigentum eignet als alle anderen Dinge, so ist es die Handlung des Denkvermögens, die wir Idee nennen. Ein Einzelner mag sie allein besitzen, solange er sie für sich behält. Doch sobald sie preisgegeben wird, drängt sie sich in den Besitz eines jeden und der Empfänger kann sich ihrer nicht wieder entledigen. Zu ihrem eigentümlichen Charakter gehört es ferner, dass niemand weniger besitzt, weil alle anderen die Idee ebenfalls besitzen. Das hat Thomas Jefferson mal geschrieben und ich habe es jetzt abgeschrieben. Jefferson wird es egal sein. Ende Teil 4.